Die konfessionelle Trennung wird verschwinden. Eine Kirche wird alle germanischen Volksgenossen umfassen. Ein Teil ihres Kultus kann ruhig bleiben. Die Taufe zur Aufnahme in den Bund der Germanen wie ehedem, das Abendmahl als germanisches Liebesmahl der germanischen Artgenossen und zum Gedächtnis unseres hohen Ahnen Jesus. Freilich darf sie fortan durch die Taufe nur mehr Germanen in die Kirche und damit in den Germanenbund aufnehmen. Fortan gibt es keinen konfessionellen Hader mehr in sogenannten gemischten Ehen. Die Wahrheit bringt Einigkeit und Friede, wie in der Familie, so im ganzen Volke. Auch der unselige, zermürbende und kräfteverzehrende Streit um die Schule wird schwinden. Die folgende Entdeckung der Wahrheit wird sein, eine wahrhaft christliche, alle germanischen Artgenossen umfassende Einheitsschule, die als Staatsschule mit der germanisch-christlichen Kirche eng verbunden zusammenarbeitet, zum Heile des Vaterlandes. Können nun Kirche, Wissenschaft und Staat an den entdeckten geschichtlichen Tatsachen und den daraus entspringenden Problemen aller Art, die für das deutsche Volk von der fundamentalsten Bedeutung sind, achtlos vorübergehen? Kann die Kirche die Verantwortung auf sich laden, zu den nichtswürdigen Geschichtsfälschungen des Judentums zu schweigen und diese weiterhin als Wahrheit lehren? Als Wahrheit und göttliche Offenbarung, was Lüge und Betrug ist? Will sie einen gemeinschädlichen Betrug am Volke des Lammes nach den Enthüllungen dieses Buches weiterhin dulden und unterstützen? Will sie damit die Wahrheitssucher und Freunde ihres Volkes und Vaterlandes aus einer weiterhin der Verherrlichung unserer hebräischen Todfeinde dienenden Kirche gewaltsam hinaustreiben? Will die Kirche mit einer allenfallsigen Aufrechterhaltung eines 2000-jährigen Betruges sich selbst einer Katastrophe entgegentreiben? Dann hätte sie ihr Schicksal wohl verdient, das am meisten wir beklagen, weil wir sie als Führer des rassisch erwachten Germanentums im Kampfe gegen seine Todfeinde sehen möchten. Die Zeiten der beschaulichen Ruhe für die Kirche sind dahin. Sie muss zu den Problemen, die die Zeit gebracht hat, Stellung nehmen. Sie muss umlernen. In dem entbrennenden Kampfe der Geister gibt es nur eine Möglichkeit. Entweder sich auf die Seite des Germanenkönigs Jesus und seines Zeichens zu stellen oder auf die Seite des großen Tieres der Offenbarung und des Sowjetsterns. Hier Kreuz, hier Stern, hier Lamm, hier Schlange. Wer nicht für mich ist, der ist wider mich, und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreuet. Auch die Wissenschaft muss zu dem Germanenproblem Stellung nehmen. Zu lange schon sind wir falschen Göttern nachgelaufen, haben unsere Kraft im Erforschen des Hellenismus und Romanismus erschöpft, Kultur und Sitte anderer Völker studiert und die Geschichte unseres eigenen Volkes in unverzeihlicher Weise vernachlässigt. Ist das nicht ein Verbrechen an unserem eigenen Volke? Ist das nicht eine Kulturschande? Darf es so weitergehen? Darf die Wissenschaft, deren höchste Ehre darin bestand, der Wahrheit zu dienen, so schwerwiegende Fragen außer Acht lassen? Darf sie länger schweigen zu dem größten weltgeschichtlichen Betrug, der unser Volk bewusst ins Verderben geführt hat? Und der Staat selbst? Darf dieser weiterhin die Aufrechterhaltung eines Betruges, der unser Volk aufs Unseligste zersplittert, entzweit und entnervt, dulden? Darf er zugeben, dass in Kirche und Schule weiterhin Geschichtsfälschungen als Wahrheit gelehrt werden und dadurch der Bestand des Reiches gefährdet wird? Er hat das große politische Interesse an der Verbreitung der Wahrheit, denn sie wird das Volk einig machen, seine Feinde erkennen lassen und zur Einigung und damit zur Freiheit führen. Mit dem Rufe »Gott will es« zieht das deutsche Volk in den Kampf gegen den Ring der niedergeborenen Räuber und Erpresser rings um uns. Bei dieser Bekämpfung können wir uns nunmehr auf die Bibel und auf Jesus berufen. Eine Sünde ist es nicht, die Heiden zu vertilgen, sondern sie leben zu lassen. Tausendfach haben die Kinder der Hölle den Tod verdient wegen ihrer Verbrechen an dem deutschen Volke. Sie werden uns bald zum Entscheidungs- und Vernichtungskampfe zwingen, wenn wir ihnen nicht zuvorkommen. Am 4. August 1921 sprach auf dem Negerkongress in New York der Negerpräsident Harvey im Namen von 400 Millionen Negern die denkwürdigen Worte, dass die Weißen im nächsten Krieg, einem Rassenkrieg, von den farbigen Völkern vernichtet würden. Der sieghafte Glaube, das ist der Glaube an ein Ideal, und das willensstarke Ringen danach kann Berge versetzen und das unmöglich Erscheinende möglich machen. Der Weltkrieg ist ein Kampf um Ideen. Der internationalen Idee setzen wir die arisch-christliche und nationale Idee entgegen. Für germanisch-deutsches Christentum und deutsches Volkstum wollen wir in den Entscheidungskampf zwischen dem arischen Gott und dem heidnischen Tiermenschen ziehen, letzteren vernichten und dann als die Japhetiten der Bibel nach den Worten derselben wohnen in den Hütten Sems und Hams, das ist, ihr Land mit deutschen und arischen Volksgenossen besiedeln. Weg mit dem erdichteten, gefälschten, erlogenen Worte, liebet eure Feinde. Das ist, die uns vernichtenden Tiere. Unser Leitstern sei das ihre Bekämpfung fordernde Rassengesetz des alten Bundes und das Evangelium Jesu. Das ist die frohe Botschaft von der Erhaltung und Vergöttlichung des Ariatums durch artreine Liebe. Unter dem Heerzeichen des uralten arisch-christlichen Kreuzes werden wir siegen und in einem sich erweiternden Großdeutschland und Großgermanien durch arische Rassenzucht zu einer neuen Kulturblüte von nie geahnter Schönheit gelangen, geachtet und gefürchtet von den Heiden des Erdballs und nach der Erlösungsidee aufsteigen zur Gotteskindschaft. Wieder muss durch die deutschen Gaue Körners unvergessliches Lied erklingen. Frisch auf, mein Volk, die Flammenzeichen rauchen, hell aus dem Norden bricht der Freiheit Licht. Du sollst den Stahl in Feindes Herzen tauchen, frisch auf, mein Volk, die Flammenzeichen rauchen. Die Saat ist reif, ihr Schnitter zaudert nicht. Das Höchste heilt, das Letzte liegt im Schwerte. Drück dir den Speer ins treue Herz hinein, der Freiheit eine Gasse. Wasch die Erde, dein deutsches Land, mit deinem Blute rein. Der Himmel hilft, die Hölle muss uns weichen. Drauf, wackres Volk, drauf, ruft die Freiheit, drauf! Hoch schlägt dein Herz, hoch wachsen deine Eichen. Was kümmern dich die Hügel deiner Leichen? Hoch pflanze du die Freiheitsfahne auf. Doch stehst du dann, mein Volk, begrenzt vom Glücke in deiner Vorzeit heilgen Siegerglanz. Vergiss die teuren Toten nicht und schmücke auch unsere Urne mit dem Eichenkranz.